Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je ne suis pas Yogi. Liberté, Egalité, nach Hause fahre. Der Weltmeister hat's fast gepackt. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Also beim nächsten Turnier werden einige von euch ja nicht mehr dabei sein. Oh, aber doch, Trainer, ich werde dabei sein. Ja, ich will jetzt aufhören mit dem Fußball und so. Und dann lerne ich so Pilot und dann fliege ich euch immer zu den Spielen. Oh, aber was ist das? War mein Ernst, Leute. Ey, warum lachen alle? Lukas, bitte. Ja, das kannst du doch nicht einfach so machen. Oh, ja, also du musst aber Trainer, ich kann das. Ja, ich habe sogar schon geübt. Guck mal, ich kann so voll so... Ja, hallo, hier spricht Ihr Flugpilot. Ja, mein Name heißt Lukas Podolski. Naja, einen gewissen Unterhaltungsfaktor hätte das durchaus, Lukas. Jogi, sag mal, was ist denn bei euch hier los? Euer Lachen, das hat mich direkt aus dem kleinen Verdauungsnickerchen gerissen. Naja, Kali, wir haben Spaß, weil Lukas uns gesagt hat, dass er jetzt Pilot werden will und dann so immer zwischen den Turnieren bei den Spielen hin und her fliegt. Weißt du was? Ich glaube an den Jungen. Selbst als Pilot kann er nicht viel kaputt machen in den engen Fliegern. Da ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Oh, Kali, du hast doch nur schlechte Laune, weil deine Sitzgurtverlängerung auf dem Flug nach Frankreich gerissen ist. Jogi, das ist nicht witzig, ja? Die Schnalle von meinem Gurt, die war so eng gespannt, als die gerissen ist, da hat die dem Mann neben mir das Auge fast ausgeschlagen. Nee, das soll der Poldi mal machen. Ich find sowieso, Fliegen hat sehr viel mit Fußball zu tun. Fliegen hat was mit Fußball zu tun, Kali? Wie kommst denn du mir vor? Naja, wenn ich im Flugzeug versuche, mich in den Sitz zu setzen, dann denk ich immer dasselbe wie von einem Fußballspiel. Das Runde muss ins Eckige. Je ne suis pas Yogi.